Studiozeit. Seit wenigen Wochen, meine Damen und Herren, freut man sich in einigen Ländern Europas, dass die Grenzen weggefallen sind. In Englands Musikszene gibt es kulturelle Grenzüberschreitungen schon sehr viel länger. Speziell in London wird die Popmusik immer stärker durch indische und pakistanische Einflüsse verändert. Bernd Polster zeigt in der folgenden Sendung die aktuellen Strömungen in der anglo-indischen Musik. Als die Beatles im Sommer 67 ihr legendäres Sgt. Pepper-Album herausbrachten, durften indische Sitar-Klänge darauf nicht fehlen. Die Fab Four hatten zu jener Zeit schon ein paar Indien-Trips hinter sich und können für sich in Anspruch nehmen, erstmals Versatzstücke klassischer indischer Musik mit westlichem Pop vermengt zu haben. Den Flug nach Bombay hätten sich Paul, John, George und Ringo damals allerdings sparen können. Indien lag nämlich direkt vor der englischen Haustür. Schon in den 60er Jahren gab es in Großbritannien eine starke Asian Community. Einwanderer aus der ehemaligen britischen Kolonie, die sich zumeist als billige Coolies in Englands noch boomender Industrie verdingten, aber natürlich auch ihre Kultur mitbrachten. Dabei, neben scharfem Essen, auch schöne Klänge. Zeitsprung in die 90er. Wer heute mit der Underground durch die britische Metropole saust, sieht lauter bunte Gesichter, wie in einem Spiegel des untergegangenen Empire. London, Europas erste multikulturelle Metropole, ist längst ein modernes Babylon. Mit rund 2 Millionen, die weitaus größte Gruppe in Englands neuem Ethnomix, stellen mittlerweile jene jungen Leute, deren Eltern einmal aus Pakistan, Indien oder Bangladesch ins kalte England kamen. In jüngster Zeit lassen die Kids aufhorchen. The matter about Donny Sandan, Donny Thai system, mother, the matter about Dangog and come from rule the area. But when we come from them, can't understand them kind of lingua, so me have to take a brand new style, me over India. Anytime me chat enough, y'all, them a follow. Me are the Don, me are the Don Raja, me are the Don, me are the Don Raja, me are the Don, me are the Don Raja, me are the Don. Lord, I want a dang thing, say Don Raja, you know, say this a youth man. Me are the Raja, me are me Ronnie, man, take coffee, me lover, the killer Rajiva, want me take over in a Bangladesh, no people, them a suffer, but now me come rule, everything a be proper, I can't give you style, me say bout Don Dada, you have the dang gargan from the one ninja, but them can't understand them, the lingua, so listen, crowd of people, man, now when me start utter, I mix up the Indian with all the patois, so go tell your Paji, your Papi, your Cha-Cha, that the wild Apache, me are the Don Raja, Don, da, Don, Don, da, da, da, Don Raja, yes, a ragamuffin, no, me are the Maharaja, Lord, I want a dang thing. Me are the Don, me are the Don Raja, me are the Don, me are the Don Raja, me are the Don, me are the Don Raja, me are the Don. Pin him now, 1 and 2 and 3, I'm Mr. Pepper, I got him, I say that him not like pepper, I bought him coulda never, hotter than masala, army chutney, you have with samosa, army chili. Apache Indian alias Steve Kapoor mit Don Raja. Dem Newcomer aus der mittelenglischen Provinz gelang mit indisch eingefärbten Reggae im letzten Jahr gleich mehrmals der Aufstieg in die Hitparaden der Hauptstadt. Ein Aufstieg mit Symbolcharakter. denn der Pop-Apache gehört bereits zur dritten anglo-indischen Generation und damit zur ersten, die sich in der britischen Gesellschaft auch Gehör verschafft. Was hast du eigentlich vor in London, Raffi? Ich will mit euch beiden zusammen sein, weil ich euch liebe. Und bevor ich sterbe, muss ich noch einmal mein geliebtes London sehen. Und für mich ist es das Zentrum der zivilisierten Welt. Indischer Vater, der in England studiert hat, besucht seinen Sohn in London. Szenenschnipsel aus dem Film Sammy und Rosie tun es von Hanif Qureshi. Der Schriftsteller Qureshi, Sohn eines indischen Vaters und einer englischen Mutter, verpackt in seinen Film- und Buchgeschichten das Reizthema der ethnisch gemischten Metropolis in den Generationskonflikt. Anderes Beispiel, sein autobiografischer Erstlingsroman Der Buddha aus Suburbia, mittlerweile ein Klassiker des multikulturellen Zeitgeists und allein in Deutschland über 50.000 Mal verkauft. It's interesting how I always felt that my father and also the character of the Buddha in the Buddha of Suburbia. Ich habe immer gedacht, dass mein Vater und auch der Vater im Buddha of Suburbia irgendwie nie ganz kapiert haben, wie England funktioniert. Er hat sich nie zu Hause gefühlt, obwohl er letztlich viel länger in England gelebt hat als in Indien. Irgendwie konnte er nie die Logik dieses Landes begreifen. Der Literat Qureshi, Anglo-Inder der zweiten Generation, und selbst als Teenager ein Beatle-Fan, womit er damals den Protest seiner Eltern provozierte, steht heute zwischen Alten und Jungen. Während Mütter und Väter noch weitgehend außerhalb der englischen Gesellschaft standen, sind die Kids, der Ex-Einwanderer, längst mit ihr verwachsen. Mein Gott! Ich kann nicht begreifen, warum er hier wohnt. Weil es ja einfach kosmopolitisch ist. Ich lass mich aber nicht raus! Da gehst du nicht hin! Komm rein! Lass mich raus! Ich muss zu meinen Freunden! Rein. Komm mit. Lass uns lieber gehen. Bitte. City hat eben diese wahnsinnig geile Faszination. Szenenwechsel. Im besenkammerkleinen Hinterzimmer eines Londoner Independent-Plattenlabels sitzen die vier Musiker von Fundamental. Das provokante Quartett aus dem nordenglischen Industrierevier kreiert Ethno-Klangcollagen. My name's Propagandi, the operator of the machines. DJ Obio, I'm on the turntables. Badshah Lalaman, with the ragamuffin vocals, with the lyrics. Goldfinger, percussion discussion. Fundamentally, it's a close collaboration of four priests. Fundamental ist ein enger Bund von vier Priestern. Wir haben eine definitive Message. Wir reflektieren, was auf der Welt los ist. Und wir fühlen, mit unserer Musik können wir etwas Positives erreichen. Wir fühlen das, weil wir die Generation sind, die jetzt dran ist. Wir haben uns was vorgenommen. Und mit unserer Message kommen wir bei den jungen Leuten an. Okay. We feel that it's important for Fundamental to achieve its goals as we're doing. Okay, we have a distinctive message to put across to the young generation. That he wants to be the theater. Europe is getting together again as they did at the turn of the century when they got together to carve up Africa. They're getting together again and the third world again is the Fundamental spielte erstmals 1991 bei Londons Schwarzem Karneval im Stadtteil Notting Hill, ursprünglich eine rein afro-karibische Veranstaltung. Musikalischer Crossover, das Zauberwort in Londons ethno-disparater Musikszene, bleibt bei dieser Gruppe kein Schlagwort. Genauso unterschiedlich wie die Soundzutaten ist die Herkunft der Bandmitglieder, die heute alle im nordenglischen Bradford wohnen. You all come from Bradford. Well, Leeds. Oh yeah, Kenya, Africa. Pakistan. I was actually born in Africa. Ich komme eigentlich aus Afrika, siehst du, das ist der große Unterschied. Wir haben alle einen anderen Background. Aber wir haben einen gemeinsamen Nenner. Wir sind Teil des schwarzen Überlebenskampfes. In den sind wir offensichtlich in diesem Land verwickelt. Und das versuchen wir mit unserer Musik auszudrücken. Schau dir Obio, unseren DJ, an. Der hat einen ganz eigenen Stil. Nicht wie bei konventionellen DJs, die Sachen spielen, die man auch sonst hier oder in Europa hört. Seine Sachen kommen von überall her, aus Afrika, aus arabischen Ländern oder aus dem Nahen Osten. The styles of DJing, his own styles. I won't speak for him, but his styles are amazing because of the kind of music backgrounds. Yeah, the DJ. It's not. I mean, it's not being like, is it like being conventional DJs whose probably sounds that are familiar in Europe as well as they are over here. Like the sounds that I'm using cross all the borders from all the continents. You have an example? Asia, for example? Well, African, Arabic, Middle East. In den 60er und 70er Jahren hatte sich in England die Pest des Rassismus und Ausländerhasses ähnlich ausgebreitet wie im Moment in Deutschland. Die rechtsradikale National Front marschierte und erreichte in manchen Gegenden zweistellige Wahlergebnisse. Das Paki-Bashing, entsprechend dem deutschen Negerklatschen, kam unter Jugendlichen in Mode. Well, there was a shop that I knew that was. Es gab da einen Laden in Südlondon, den ich kannte, er gehörte Freunden meiner Eltern. Jemand hat einen Schweinekopf durchs Fenster geworfen. Sowas machte mir Angst, weil es damals auch Angriffe auf Inder und Pakistani gab. Freunde von mir und meiner Familie hatten Angst, abends rauszugehen. Britanniens Anglo-Inder haben sich längst auf der Insel eingerichtet. Inzwischen lesen sie ihre eigenen Zeitungen und in eigenen Radioprogrammen spielt die eigene Musik. 506-46-1-1-1. First, we brought Radio Asia just for you. Then came the world's first and only Asian satellite TV channel, TV Asia just for you. And now, Radio Asia on RTM 103.8 FM. Every night from midnight and every weekend from 10 p.m. Radio Asia, the winning team on the winning FM. The best is yet to come. रेडियो एशिया से ये प्रोग्राम आप सरिता के साथ सुन रहे हैं। आज अब से लेकर 10 बजे तक आप सुनने जा रहे हैं एक ही फिल्म से सभी की। Standen sich englische Ureinwohner und Neubriten früher völlig fremd gegenüber, schwinden nun langsam die Berührungsängste. Als Londons Asian Community im letzten Herbst ihr jährliches Musikfestival feierte, kamen 40.000 Menschen, darunter viele Weiße. Annäherung durch Musik. Am Anfang stand der Bhangra. Bhangra, ursprünglich die Volks- und Tanzmusik aus dem Punjab, jener indisch-pakistanischen Grenzgegend, aus der die meisten Einwanderer kommen, brachten die Ankömmlinge in ihrem Gepäck mit. Aho, Lal Kakri, Aho, Lal Kakri, Aho, Aho, Aho, Aho, Lal Kakri. Bereits Anfang der 80er gab es Dutzende englischer Bhangra-Bands, die nicht mehr zu überhören waren. Eine der ersten erfolgreichen anglo-indischen Pop-Formationen war Alab. Bereits 1984 produzierte die Gruppe ihr erstes Album, die erste anglo-indische LP überhaupt. Inder und Pakistani galten lange als die Stillen im Lande, die klaglos am Fließband oder hinterm Tresen ihres Kleinkrämerladens den Buckel krumm machten. Doch in Vierteln, in denen sich die Asian Community konzentriert, stimmt das gefällige Klischeebild längst nicht mehr. Auch der Bhangra ist nicht mehr das traditionelle Bindemittel, das er einmal war. Junge Musiker haben ihn neu gestylt, zum Beispiel Saki, der 1991 mit seinem Debütalbum sofort den Sprung in die Regale der großen Plattenläden schaffte. Besuch in Tooting. In diesem Südlondoner Stadtteil ist die High Street Spiegelbild einer neu aufgeblühten Kultur. Indische Lokale, Banken, Modegeschäfte und Videoverleihe reihen sich aneinander. Im Tooting Video Center treffen aus Bollywood, Bombays großer Filmstadt, die ihr amerikanisches Vorbild den Produktionsziffern nach längst überrundet hat, pro Woche drei neue Spielfilme ein. Großbritanniens größter Videoverleih macht sein Geschäft mit Liebe, Sex and Crime, wie man an den knalligen Filmplakaten leicht erkennen kann. Es ist erst 10 Jahre her, seit das Küssen auf der Leinwand in Indien erlaubt ist. Aber seitdem ist alles sehr, sehr schnell gegangen. Es wird immer mehr gezeigt und das umso mehr, seit die jüngeren Filmstars sich durchsetzen. Die Jüngeren legen eher ihre Kleidung ab. In terms of clothes. Showing the sexiest, glamorous film stars. And the young ones are very sexy and glamorous. Die Journalistin Shaila Padavarasi zeigt mir ihren Stadtteil. Sie hat vor einem Jahr das erste anglo-indische Musikfestival organisiert und sie ist Herausgeberin von Bazaar, einem Magazin für Asian Arts in England. Das Avantgarde-Blatt Bazaar muss in den Regalen der indischen Zeitungsläden mit Dutzenden von importierten Hochglanzzeitschriften konkurrieren. I mean, Libas has probably been around 4 or 5 years now. It was only then I think that they had a real. Libas heißt Schönheit. Das ist ein Modemagazin, das seit 5 Jahren erscheint. Erst seit dieser Zeit hat man sich auf die jungen Leute eingestellt. Die sind in England aufgewachsen, aber wollen auch über ihre neuesten Trends in Indien Bescheid wissen. Die jungen Leute haben jetzt das Selbstvertrauen dazu, zugleich britisch und indisch sein zu wollen, ohne eins von beiden zu verlieren. Deshalb hat in den letzten Jahren eine riesige Explosion in der indischen Kultur stattgefunden, das heißt vielmehr in der britisch-indischen Kultur. Die Explosion hatte Vorboten. Für die erste Erschütterung auf europäischem Dancefloor sorgte die Anglo-Inderin Sheila Chandra. Die Tänzerin und Sängerin mit dem markanten Punkt auf der Stirn landete Anfang der 80er Jahre einen durchschlagenden Disco-Hit, der selbst das deutsche Tanzvolk auf die Beine brachte. Ever So Lonely. Chandras Vorstoß in die Hitlisten blieb vorerst ein einsamer Erfolg. Für die jungen Leute war es nur eine unter vielen Pop-Neuheiten, die die Musikindustrie, bald auch unter dem Etikett Weltmusik, auf den schnelllebigen Plattenmarkt warf. Immerhin zeigte der neue Sound, den man Indie-Pop nannte, dass es noch ganz andere Facetten indischer Musik gab als die, die man aus der Vorliebe der Beatles für Ravi Shankar kannte. Sonal Dave singt einen Alap, ein religiöser indischer Gesang. I sing as a freelancer, so I sing with various bands. This is on the film circuit that we were talking about, that's very big in India. Ich singe freiberuflich in verschiedenen Bands, für Filmtourneen, die in Indien sehr groß aufgezogen werden, aber auch hier in London. Ich singe in Filmbands die Stücke aus den großen Filmen. Was ich gerade lerne, sind indische Disco-Songs. Es gibt eine Sängerin, deren Lieder haben einen guten Disco-Beat. Die Texte sind sehr prägnant. And her songs are becoming quite popular again at the moment, so I'm learning quite a few of her songs at the moment. I keep saying this. It's very much her songs are very good at heavy disco beat to them. So it's and the lyrics are very sort of short and sort of. Aao na pyar kare hum aur tum raaj kare aha. Aao na. So it's all very simple and but it's got a very heavy disco beat. Übersetzt heißt das: Komm, lass uns Liebe machen. Zusammen können wir sehr glücklich sein. Come to me, let's make love. together we can be very happy, basically. Indische Filmmusik ist das Rückgrat des anglo-indischen Musikmarktes. In Bollywood sind nämlich Sänger und Sängerinnen die eigentlichen Stars der Branche. Erfolgreich ist eine Produktion nur, wenn damit auch ein Hit lanciert wird. Diese Schlager werden dann von lokalen Bands nachgespielt. Keine Hochzeitsfeier ohne Hits made in Bollywood. Auch Sonal Dave, gerade 18 Jahre und in London geboren, verdient mit diesem Filmzirkus das tägliche Brot. Doch im Augenblick steht sie gerade mit der Band Jalsa im Studio, um eine neue CD einzuspielen. Den geradlinigen, elektronisch gestalten Indie-Pop Marke Jalsa mag der Teenager natürlich lieber als die ewigen Filmschnulzen. Jalsa heißt gute Laune. Die indischen Sprachen, ob Gujarati oder Punjabi, versteht unter den jungen Leuten kaum noch einer. Deshalb singen sogar Bhangra-Bands inzwischen Englisch. Über die Bhangra-Neuheiten, wie die der Gruppe Achanak, würden sich Besucher aus Indien nur noch wundern. Vom neuen Achanak-Album ein Stück mit programmatischem Titel, East-West Connection. Gruppen wie Achanak stehen in keinem Pop-Lexikon. Der Bhangra-Boom ist vielleicht mal 5 Jahre alt. Die meisten Bands, selbst wenn jeder Anglo-Inder ihren Namen kennt, machen Musik nur in der Freizeit. Der Vertrieb läuft dann auch nicht über den allgemeinen Platten- bzw. CD-Handel, sondern beinahe vollständig über die indischen Videoläden, und zwar fast ausschließlich in Form spottbilliger Audiokassetten. Die Dumpingpreise und die allgemein üblichen Raubkopien verderben dabei gründlich das Geschäft. Selbst Titel, die in 6-stelliger Zahl verkauft werden, ernähren so nicht die Band. Andererseits hat die Tatsache, dass der anglo-indische Musikmarkt noch nicht völlig durchkommerzialisiert ist, auch durchaus seine Vorteile. Die meisten Bands spielen, ohne ständig auf die Hitlisten zu schielen, noch aus der Lust an der Musik. Dabei war es nur eine Frage der Zeit, bis die Kids den Bhangra über hatten. Die stets frisch frisierten Bands mit ihren Showkostümen und Wohlstandsbäuchen üben nur eine mäßige Faszination auf die Teens und Twans aus. Wie weit die Bandbreite in Englands anglo-indischer Musikszene heute reicht, zeigen Gruppen wie Headspace. Der Techno-Sound von Headspace ist das Werk von Onirat Dodas. Er ist in London geboren, seine Familie stammt aus Bengalen. Er, der heute selbst Unterricht am Sampler und Sequencer gibt, machte seine ersten musikalischen Erfahrungen als Fünfjähriger, als ihm seine Tante bengalische Volkslieder beibrachte. In India or that kind of culture. In der indischen Kultur hat man eine völlig andere Einstellung zur Musik. Es ist nichts Ausgegrenztes, Musik ist Teil unseres Lebens. Es ist einfach so, dass du Musik machst. Es machen einfach fast alle Musik und das ihr ganzes Leben lang, ohne sich Musiker zu nennen. Es gehört einfach dazu, sodass du gar nicht darüber nachdenkst. Because it's so much a part of your life that you don't even realize. Es ist noch gar nicht so lange her, dass indische Musiker anfingen, mit elektronischen Instrumenten zu experimentieren, zum Beispiel Keyboards. Sie haben dann einfach ihre alten Songs auf moderne Instrumente übertragen. Im Grunde war es immer noch dieselbe Musik, aber mit der Zeit hat sich das dann geändert. Denn wir hören natürlich auch alle anderen Musikrichtungen. Und dann haben wir eben angefangen, moderne Richtungen und moderne Instrumente in unsere Musik zu integrieren. The same music, all right. But as time goes on and people and we're always listening to other music, we start incorporating those other aspects and other instruments. Londons allmächtige Musikpresse packte Englands Asian Music anfangs einfach in die Folklorekiste. Doch das funktionierte nicht mehr, als sich die jungen Musiker immer mehr von ihren Traditionen lösten. Im letzten Jahr kam die Wende. Sie hieß Apache Indian. Dessen wortspielerischer Künstlername war Programm. Aufgewachsen mit dem Beat seiner schwarzen Nachbarschaft, vermischte er afro-karibische mit indischen Musikelementen, was ihm anfangs Ablehnung von allen Seiten einbrachte. Denn er verletzte bis dahin sorgsam gehegte Reviergrenzen. Sowohl die Reggae-Gemeinde als auch seinesgleichen sahen in ihm einen musikalischen Bastard. Aber gerade in der Grenzverletzung liegt der Reiz. Dazu bedient sich Apache Indian auch noch einer besonderen Sprachmixtur, schwarzes Patois mit Punjabi-Slang versetzt. Das ist das Markenzeichen des ersten englischen Bhangra-Muffin. Yo, Mr. Apache Indian, now you don't tell the people about the movie over India and about the Okida and about the food and all them something, but you don't tell them nothing about the country yet, man. Why is true you attack you, Mr. Mikey G? So each and every one come listen up and I'll go with you, give you a trip round India. Oh, oh, chop the Indian Apache G, fire! This is your first one, this is where they call across the Taj Mahal, one of the seven wonders, the golden temple of Amritsar. You can't reach this until you cross the water. See the Hindus bathing on the Ganges River. In a Bombay city you find the film star. The nicest place are the one Kashmir, Himalaya mountain by the Chinese border. See the sea, them a fight for Khalistan, yeah. In a Pindan city, no people suffer. They grieve, them a beg for food and water. If you pass one place where they call Calcutta. Be sure to leave a dollar for the snake charmer. Oh Lord, don't chop me for the mercy. So take it from the youth, the originator. Me are the first DJ from outer India. So each and every one come and listen and follow. Follow the Indian because him are the champion. First time me tell the people about Okinda. But if you come to Milan, you have to have enough manners. Some people you meet and all the greeting they fall. Like he have a bread chain man, him have a yard and Auntie G man, Sassi Karan, Mummy G man, Kihalya and Papa G man, Kiseva. Say you have to know the right way to greet the elder. So take it from Apache, can me have enough manners. Go for mix the Indian man with the patois. From the hot tea's trunk, I know me drink me water. Me want me Rani, can be a Raja. Was früher nur eine regionale Randnotiz gewesen wäre, ist nun ein nationales Ereignis. In Londons Sonntagsblättern werden Apaches Platten besprochen. England spricht über den Pop-Pionier, ist er doch der erste Anglo-Inder, der in den wichtigen nationalen Charts ganz nach oben stürmte, sowohl in die Top 30 als auch in die Top of the Pops. Aber Apache ist keineswegs der Einzige, dem es gelang, aus dem musikalischen Ethno-Ghetto auszubrechen und dabei altvertraute Hörgewohnheiten fundamental in Frage zu stellen. Our religion teaches us to be intelligent, be peaceful, be courteous, obey the law, respect everyone. But if someone puts his hand on you, send him to the cemetery. Kein netter Indie-Pop, kein Bangarock beleibter Männer, stattdessen ein Aufbruch zu neuen multikulturellen Ufern. Asian Rap, am Mikrofon Bad Char Lallaman. Ragamuffin is the more harder side. Do a chat. Righteous preacher. Yeah, like, come meet me on my leader. Five times a day, may God bless to Allah. Respect for the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la illallah. Shaka wa ma'ala, may God bless to Allah. No. That is Ragamuffin. Mit ihrer neuen Single schossen Fundamental die Bad Boys aus Bradford sofort auf Rang 3 der englischen Dance-Charts. Gratis Werbung der BBC, das Videoclip der Band wurde wegen angeblicher Blasphemie vom öffentlich-rechtlichen Bildschirm verbannt. Ich trage einen Turban, der 5 Meter lang ist. Das bedeutet, dass ich ein Sikh bin. Unter meinem Turban habe ich lange Haare. Das ist die Mähne des Löwen, daher auch mein Bart. Wir dürfen unsere Haare nicht abschneiden. Es gibt ein großes Ungleichgewicht zwischen Schwarz und Weiß. Jeder, der das Gegenteil behauptet, ist ein Dummkopf. Und wir sagen, das muss aufhören. It's got to stop. When we come on stage, hit people like this, and then people out there gonna know that these guys are powerful. Wenn wir aufdrehen, hauen wir die Leute um. Dann merken sie, was für starke Typen wir sind. Sie überlegen nicht zweimal und kapieren die Message sofort. Was wir sagen, das meinen wir auch. Es kommt perfekt rüber, 100%. Wie ihre Kultur ist auch die neue Musik der Anglo-Inder eine Montage aus den unterschiedlichsten Elementen. Here you go. So that's just a sample. Das ist jetzt einfach ein Sound, den ich aufgenommen und gesampelt habe. Dann kommt die Tabla dazu. Alright. So we're just putting these two elements together. And then these were other sounds, bass drum and these are more related to. Die Bass Drum ist mehr, kommt vom Hip Hop. Das ist so ein musikalisches Zitat. It sounds good over a big system, but it's very deep bass. So that's making reference to dub, you know. It's a very, very different element. Yeah. Again, that's making reference to Bhangra. Und hier haben wir ein Element aus dem Bhangra. Total vereinfacht natürlich. Das ist so eine Art Assoziation. I can't remember what's where, so I'll just play it. All right. This is the Indian classical vocalist. Und jetzt kommt die klassische indische Sängerin. Alle diese Elemente passen normalerweise gar nicht zusammen. Ich habe Elemente unterschiedlichster indischer Musik zusammengebracht. Aber ich finde, das hört sich ganz gut an. Alright. So within Indian music even, I put two things together which wouldn't go together before. But they sound fine to me now. Alright. And maybe. Vielleicht finden die Musiker, die ich hier zusammengebracht habe, alle wirklich mal zusammen und spielen in einem Raum. Musik als Kulturvision. Der neue Boom anglo-indischer Musik, erst 2-3 Jahre jung, ist nicht nur ein Genuss für multikulturelle Ohren, sondern auch ein Beleg dafür, dass die East-West-Fusion wirklich funktionieren kann. Mit den alten musikalischen Klischees hat die neue in Britannien geborene Generation der Anglo-Inder auch gleich ethnische Stereotypen weggeräumt. Etwa das, indische Jugendliche seien stets scheu und introvertiert. Das Schlusswort hat Onirat Do Das, genannt Dr. Das, von der Londoner Gruppe Headspace. Ich mache das nicht nur so, weil es sich gut anhört. Das hat alles seine Gründe. Die Tabla mit diesen Trommeln, das macht das Ganze ziemlich militant, aggressiv. Mit diesem Bass, das ist nicht nur einfach exotisch. Und dieser Sound bringt Gefühle rüber. Das muss man mal auf einer großen Anlage hören. Aber es ist nicht nur aggressiv um seiner selbst willen. Es ist eine Aussage, eine Message an verschiedene Leute, wie zum Beispiel die Neonazis. Das heißt, wir sind nicht so schwach, wie ihr meint. Crazy. But it's not aggression for the sake of it, alright? It's not mindless. It's just making a statement. It's just saying don't fuck with us. It's a message to different people, alright? It's just to fascists saying, look, we're not as soft as you think.